Vita und Virginia. Hörspiel von Aline Atkins nach Briefen und Tagebüchern von Virginia Woolf und Vita Sackville-West. Übersetzung und Bearbeitung Friederike Roth. Ich bete Virginia Woolf schlicht an. Das würde jeder tun. Gestern Abend habe ich sie auf einer Party getroffen. Sie ist völlig ungekünstelt. Nichts an ihr ist absichtsvoll oder gewollt. Sie ist gleichzeitig distanziert und menschlich. Sie schweigt, bis sie etwas sagen will, und das sagt sie dann unübertrefflich gut. Sie zieht sich grässlich rauschfarbene Wollstrümpfe und ihre Seidenfähnchen hatte sie mit einer Goldbrosche zusammengesteckt. Sie ist ziemlich alt. Ich war selten von jemandem derart angetan und ich glaube, sie mag mich. Ich bin viel zu verwirrt, um irgendetwas zustande zu bringen. Das ist zum Teil die Folge des Dinners gestern Abend, wo ich Mr. und Mrs. Harold Nicholson kennenlernen sollte. Sie, die schöne, begabte, aristokratische Vita Sackville-West. Mrs. Nicholson also ist nicht ganz nach meinem eher strengen Geschmack. Blühend, schnurrbärtig, papageienbunt, mit all der geschmeidigen Beiläufigkeit der Aristokratie, aber ohne künstlerischen Esprit. Sie lässt die Puppen tanzen. Ich fühlte mich dadurch eher eingeschüchtert wie ein Schulmädchen und doch packte ich nach dem Dinner mit meinen Ansichten aus. Sie ist ein Grenadier. Hart, hübsch, männlich, mit einer Neigung zum Doppelkinn. Sie ist erklärte Sophistin und hat womöglich ein Auge auf mich geworfen, obwohl ich schon alt bin. Liebe Mrs. Woolf, ich schreibe dies noch heute Abend, weil Sie, glaube ich, gesagt hatten, dass Sie am 27. nach Spanien wollten und weil ich möchte, dass es Sie noch vor Ihrer Abreise erreicht. Das Präsidium des Pen Club möchte unbedingt, dass Sie in den Club eintreten und auf dessen Drängen hin habe ich Sie vorgeschlagen. Es gab eine leicht hochgestimmte Aufregung ihretwegen und Goldsworthy erhob sich und machte so ein... Liebe Mrs. Nicholson, ich möchte Sie aber sehr gerne dazu überreden, mich Virginia zu nennen. Meine liebe Virginia... Sie sehen, ich muss nicht groß überredet werden. Könnten Sie umgekehrt wohl auch überredet werden? Liebe Mrs. Nicholson, der Sekretär des Pen Club hat mir geschrieben und mitgeteilt, dass ich zum Mitglied gewählt wurde. Mit großem Bedauern sah ich mich gezwungen abzulehnen, denn anhand der Clubunterlagen konnte ich erkennen, dass es sich dabei um einen reinen Dinnerclub handelt. Und aus Erfahrung weiß ich, dass ich einfach nicht in Dinnerclubs gehöre. Aber ich bedauere das sehr, zumal... ich die Mitglieder gerne kennenlernen und auch Sie gerne treffen würde. Letzteres kann jedoch hoffentlich auch auf andere Weise erreicht werden. Könnte man Sie wohl dazu überreden, eine Geschichte für unseren Verlag, die Hogarth Press, zu schreiben? Auf den Gipfeln der Berge Italiens und neben grünen Seen schreibe ich nun diese Geschichte für dich, für deine Hogarth Press. Ich verschließe meine Augen dem Enzianblau. Ich verschließe meine Ohren dem Rauschen der Flüsse. Ich verschließe meine Nase dem Pinienduft. Ich konzentriere mich auf meine Geschichte, die dir allein gewidmet sein soll. Wirst du jemals die Kultur sausen lassen, frage ich mich, und mit mir eine Reise machen? Kommst du nächstes Jahr mit mir dorthin, wohin die Zigeuner aller Nationen ihre alljährliche Pilgerfahrt zu irgendeiner Madonna machen? Ich fahre hin. Ich denke, du solltest unbedingt auch kommen. Betrachte es, wenn du willst, als literarischen Stoff. Wie du ja, denke ich, alles betrachtest, auch die Beziehungen zwischen Menschen. Oh doch, du magst Menschen mehr mit dem Verstand als mit dem Herzen. Und außerdem... glaube ich nicht, dass man Menschen in ihrer eigenen Umgebung jemals kennenlernt. Man lernt sie erst in der Fremde kennen, abgeschnitten von all den kleinen Haltestricken und Auffangnetzen der Gewohnheit. Entweder bin ich zu Hause und du bist fremd, oder du bist zu Hause und ich bin fremd. Also ist keiner von uns die Person, die sie wirklich und wahrhaftig ist. Und schon entsteht die Konfusion. Aber in den baskischen Provinzen... mitten in einer Zigeunermeute wären wir beide gleich fremd und gleich wirklich. Und ich glaube, du solltest dich unbedingt dazu entschließen, dir ein paar freie Tage zu machen und mitzukommen. Meine liebe Vita, über deinen offenen Brief aus den Dolomiten habe ich mich gefreut. Er hat mir eine ganze Menge Schmerz bereitet, was zweifellos die erste Stufe von Vertrautheit ist. Du sagst, dass ich keine Freunde, kein Herz, nur einen gleichmütigen Kopf habe. Keine Sorge, ich habe deine Beschimpfung sehr genossen, aber ich sage nichts weiter. Sonst würde ich dir einen wirklich vertraulichen Brief schreiben und dann würdest du mich nicht mehr mögen. Noch viel weniger, als du es jetzt schon tust. Bist du nicht ein Schwein, mir das Gefühl zu geben, ich sei eins? Ich habe mir den Kopf zerbrochen, um darauf zu kommen, was um alles in der Welt in meinem Brief dir eine ganze Menge Schmerz bereitet haben könnte. Oder war das wieder eine deiner Redensarten, mit denen du dich über mich lustig machst? Wie auch immer, dergleichen war nicht meine Absicht, was du sicherlich weißt. Meinst du jemals, was du sagst, oder sagst du, was du meinst? Oder genießt du es einfach, Leute vor den Kopf zu stoßen, die ein bisschen näher an dich herankommen möchten? Deine Geschichte mag ich sehr, wirklich. Ich fing an, sie zu lesen, nachdem du weggegangen warst. Ich ging spazieren und dachte die ganze Zeit darüber nach, kam zurück und habe sie zu Ende gelesen, voller Interesse. Ich traue mich, das zu sagen, weil es so etwas ist, was ich selbst gern schreiben würde. Ich bin mehr, als ich sagen kann, beglückt über dein positives Urteil. Betrachte es, wenn du willst, als literarischen Stoff, so wie du ja, glaube ich, alles betrachtest, auch die Beziehungen zwischen Menschen. Oh doch, du magst Menschen mehr mit dem Verstand als mit dem Herzen etc. So hast du wirklich und wahrhaftig gesagt. Komm her und lass dir verzeihen. Ich war heute am Tavistock Square. Ich ging die Treppe hinauf und klingelte bei dir. Ich ging die Treppe hinunter und klingelte bei dir. Nichts als dunkle, ungastliche Treppen begegneten mir. Also ging ich betrübt wieder weg. Ich wollte A, dich sehen, B, dich darum bitten, zwei deiner Bücher zu signieren, die meine Mutter hatte, C, Vergebung erlangen. Du hast dein Sündenregister verlängert, weil du hergekommen bist, ohne anzurufen. Ich bin nur durch die Straßen geschlendert, um Luft zu schnappen. Ich hätte leicht zu Hause bleiben können. Ich wollte dich so gern sehen. Nein, ich werde dir nicht verzeihen. Dein Buch Verführer in Ecuador sieht sehr schön aus. Fast wie ein Marienkäfer. Ich bin grässlich im Verzug, um mich für dein Buch, die Mrs. Dalloway, zu bedanken. Aber ich wollte lieber abwarten, bis ich beides, Mrs. Dalloway und den gewöhnlichen Leser, gelesen habe, was ich nun leider getan habe. Leider deshalb, weil, obwohl ich beide noch einmal lesen werde, die erste Aufregung, die auf einem unbekannten Pfad zu folgen, vorbei ist. Der gewöhnliche Leser enthält Abschnitte, die ich gerne auswendig lernen würde. Es ist ein glänzendes Buch. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Mir fällt kein anderes Buch ein, das ich mehr mag oder öfter wiederlesen werde. Mit Mrs. Dalloway ist es anders. Seine Schönheit liegt hauptsächlich in seiner Brillanz. Es führt in die Irre, es erhellt und enthüllt. Der gewöhnliche Leser wird zu einem Führer, Philosophen und Freund, während Mrs. Dalloway ein Irrlicht bleibt. Eine betörende und schöne Bekanntschaft. Ich habe mir gedacht, dass du Mrs. Dalloway nicht mögen würdest. Ich habe eine meiner elenden Kopfschmerzattacken. Vergangenen Freitag um Mitternacht stand ich oben auf deinen Downs und während ich auf verschiedene schwarze Erhebungen schaute, versuchte ich zu erraten, in welchem Tal wohl Rodmill liegt und du darin im Schlaf. Und nun kommt ein Brief, der mich vermuten lässt, dass du ganz im Gegenteil vermutlich wach warst und Schmerzen hattest. Aber da ich zu dieser Zeit davon nichts wusste, fing ich widerstrebend meine Hunde wieder ein, die wie verrückt über die Downs galoppiert waren, kletterte in den Wagen und fuhr durch die schlafenden Dörfer von Sussex und Kent mit dem heimlichen Wissen in meinem Kopf, dass ich dir einen Besuch gemacht hatte, von dem du nichts wusstest. Was romantischer war als die Tasse Tee, zu der mich dein Mann Leonard am Samstag gebeten hatte. Ich habe einen kleinen Garten aus Alpenblumen in einem alten Steintrog angelegt. Eine wahre Freude. Soll ich für dich eine noch kleinere machen? In einer Saatschale mit Lilliputaner-Felsen? Erzähl mir, wen du gesehen hast, auch wenn ich überhaupt niemanden kenne. Umso besser. Ich versuche, dich für mich zu erfinden. Ich kann das Gefühl erreichen, dich zu sehen. Haare, Lippen, Farben, Größe, sogar ab und zu die Augen und Hände. Aber ich sehe dich weggehen, im Garten herumgehen, Tennis spielen, Erde umgraben. Ich sehe dich sitzen und rauchen und reden. Und dann kann ich mir nichts, was du sagst, vorstellen. Ich fahre heute nach Brighton über deine Downs. Und ich werde diesen Brief auf deiner Türschwelle hinterlassen, zusammen mit dem Garten in der Schale, der für dich ist. Oh, du schändlicher Schurke. Bis zu diesem Haus zu kommen und dann dich wegstehlen? Als die Köche mit deinem Brief und deinen Blumen und deinem Garten zu mir kam und mit der Geschichte, dass eine Lady einen kleinen Jungen im Dorf angehalten und ihm das alles übergeben hatte, war ich so wütend, dass ich fast im Nachthemd hinter dir hergerannt wäre. Du bist eine sehr, sehr bemerkenswerte Person. Natürlich wusste ich das schon immer. Es ist leicht zu bemerken, der Daily Express weiß es, die Times weiß es, der Daily Herald ernennt dich zur Autorität bei der beunruhigenden Frage, ob es sich lohnt, über die Straße zu gehen, um mit Wordsworth zu dinieren. Ich aber habe stark das Gefühl, dass ich erst heute Abend gründlich und umfassend verstanden habe, wie bemerkenswert du wirklich bist. Weißt du, du machst so vieles. Und doch vermittelst du den Eindruck, als hättest du unendlich viel Freizeit. Man kommt dich besuchen. Du bist auf 2 Stunden Gesprächszeit vorbereitet. Wenn man dich aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nicht besucht, dann schreibst du göttliche Briefe. Du liest riesige Manuskripte. Du gibst den Kaufleuten Ratschläge. Du machst Bücher. Du wirfst Licht auf die verödete Landschaft der Literaturseiten in der Times. Du machst den Bleisatz für euren Verlag. Du bietest den Leuten an, ihre Gedichte zu lesen und zu beurteilen, im Sinne von Erläuterung und nicht von totaler Entmutigung, was andere Kritiker für legitim halten. Wie schafft man das? Ich kann es mir nur so vorstellen, dass du dich nicht ablenken lässt. Ich zum Beispiel sitze hier allein um Mitternacht und ich blicke auf meinen Tag zurück und frage mich, was ich damit angefangen habe. Ich habe für deinen Leonard den Artikel über Hopfenpflückerei fertig gemacht und ihn weggeschickt. Ich habe etwa 100 Blumenzwiebeln gesetzt. Ich habe mit meinem Sohn Tennis gespielt. Ich habe versucht, meinen anderen Sohn, der Keuchhusten hat und zwischen den Anfällen Witze reißen will, bei Laune zu halten. Ich habe in meiner Badewanne eine Kriminalgeschichte gelesen. Ich habe mit einem Zimmermann gesprochen. Ich habe 5 Zeilen eines Gedichtes geschrieben. Und was macht das alles zusammen nun aus? Nichts. Nur Verzettelei. Behalte ihn deinen Glauben daran, dass ich alles zustande bringe. Ich versichere dir, ich kann all deine Illusionen so sehr brauchen nach 6 Wochen im Bett. Mit Milch trinken, mich ab und zu auf die andere Seite drehen und einen Brief beantworten. Freitag fahren wir zurück. Was habe ich zustande gebracht? Nichts. Ich verrate noch nichts. Ich sage dir nur, dass ich nicht an die Riviera oder nach Italien gehen werde, nicht einmal nach Ägypten, sondern in ein wildes, schönes, unverfälschtes Land, weiter entfernt als China. Zeitlich, nicht räumlich betrachtet. Aber für wie lange? Für immer? Ich bin voll Neid und Verzweiflung. Mir vorzustellen, Persien zu sehen. Mir vorzustellen, dich nie wiederzusehen. Die Ärztin hat mich ins Bett geschickt. Alles Schreiben verboten. Also ist dies mein Schwanengesang. Nein, nicht für immer und auch nicht sofort. Harold fährt nächsten Monat und ich komme im Januar nach, kehre im Mai wieder zurück und fahre dann wieder im nächsten Oktober. Du siehst also, es wird noch ein ganz schönes Kommen und Gehen geben. Ich habe ein paar Theorien über Freundschaft entwickelt. Unter anderem glaube ich, dass eine festgelegte Zeit sehr gefährlich ist. Was man möchte, ist das plötzliche, spontane Gespräch, das Aufblicken aus dem Buch, das man liest, das heftige Diskutieren zwischen 2 Schweigephasen. Ich sage all das, um deine Aufmerksamkeit auf die Vorteile zu lenken, die mein Landhaus Lombard als Erholungsheim bietet. Die Ärztin sagt, ich kann wegfahren. Möchtest du, dass ich 1 oder 2 Tage zu dir komme, falls du allein bist, vor dem 20.? Ich nehme an, jetzt ist es zu spät und zu schwierig. Ich schlage das nur auf gut Glück vor. Ich würde mich freuen, wenn du kommst, das weißt du. Wäre dir Dienstagnachmittag recht? Soll ich bis Freitag oder Samstag bleiben? Soll Leonard kommen und mich wieder abholen? Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich nur einen Morgenmantel mitbringe? Würde es stören, wenn ich im Bett frühstücken würde? Du kannst im Bett frühstücken, Mittag und Abend essen, wenn dir danach ist. Ja, bring einen Morgenmantel mit. Ja, lass Leonard kommen, wann immer er will. Diese Sophistinnen lieben Frauen. Ihre Freundschaft ist nie ohne einen Hauch Erotik. Ich mag sie und das Zusammensein mit ihr und ihre Ausstrahlung. Sie leuchtet im Lebensmittelladen von Seven Oaks mit einem Glanz wie von Kerzen. Steht auf Beinen wie Buchenstämmen. Rosig, glühend, traubenumrankt, perlenbehangen. Sie fand mich unglaublich schlampig angezogen. Sie hatte ein neues Kleid an. Es war wirklich sehr eigenartig. Orange und schwarz mit einem passenden Hut. Eine Art Zylinder aus Stroh mit zwei orangefarbenen Federn wie die Flügel des Merkur. Aber obwohl er eigenartig war, stand er Virginia erstaunlicherweise. Und er gefiel ihr, weil absolut kein Zweifel daran bestehen konnte, was vorne und was hinten war. Sie sagte, sie kenne keine Frau, die sich so wenig um ihre persönliche Erscheinung kümmere. Niemand würde Dinge so anziehen wie ich. Und doch sei ich so schön und so weiter. Wie wirkt all das auf mich? Sehr gemischt. Da ist ihre Reife und ihre Üppigkeit. Sie steht unter vollen Segeln bei Flut, während ich im stillen Gewässer die Küste entlang schippere. Damit meine ich ihre Fähigkeit, in jeder Gesellschaft Fuß zu fassen. Ihr Land zu repräsentieren, das Silber, die Dienerschaft und ihre Hunde, die Chaos zu überblicken und ihre Mutterschaft, kurzum, das zu sein, was ich nie war. Eine richtige Frau. Und sie überschüttet mich mit ihrer mütterlichen Fürsorge, die aus irgendeinem Grund genau das ist, was ich mir immer von allen am meisten gewünscht habe. Mit ihr ist man in erlesener Gesellschaft. Sie ist so verletzlich hinter all diesem intellektuellen Feuerwerk. Ich liebe sie von Herzen. Aber ich möchte nicht eine Affäre beginnen, die mir außer Kontrolle geraten könnte. Harold sagt, das wäre wie Rauchen über einen Benzintank. In sexueller Hinsicht war ich immer ein Feigling. Der Schrecken meines realen Lebens hat mich immer wie eine Nonne leben lassen. Ich habe eine Todesangst davor, körperliche Gefühle in ihr zu wecken. Wegen ihrer Geisteskrankheit von früher. Ich weiß nicht, welche Wirkung das haben könnte. Und das ist ein Feuer, mit dem ich nicht spielen möchte. Mir bleibt ein Regenmantel, ein gläsernes Lineal, ein Tagebuch für das Jahr 1903, ein paar scharlachrote Handschuhe, eine Brosche und ein Wasserkessel. So betrachtet das vollständige Nichts am Ende des Jahres. Ich bin sehr, sehr charmant. Und Vita ist ein lieber, alter, zottelhaariger Schäferhund. Ich bin auf dem Sprung, ein neues Paar Handschuhe zu kaufen. Jetzt auf dem Bus, die Southampton Row hinunter. Ach, aber ich bin gern mit Vita zusammen. Und am Mittwoch in 14 Tagen fahre ich nach Persien. Wie wirkt Abwesenheit auf dich? Funktioniert es so wie mit dem schwindenden Charme deines Hundes Grissel, der ihn dir umso liebenswerter macht? Ich hoffe es. Ich habe Grissel gerade zu einem Tierarzt in der Gray's Inn Road gebracht. Ach, wenn du meine Liebe für immer und ewig willst, musst du einen Ausschlag auf dem ganzen Rücken bekommen. Warum liest man außer Shakespeare noch etwas anderes? Er kommt mit mir nach Persien. Seine gesammelten Werke. Es herrscht ein derartiges Durcheinander hier. Das Gepäck über und über mit Anhängern bepflastert. Im ganzen Raum liegen Sachen herum. Und mein Vetter Eddie plappert, während ich mich zu erinnern versuche, was ich packen muss. Kennst du T.S. Eliot? Nein, kenne ich nicht. Kodak-Filme, Aspirin, Pelzhandschuhe, Zahnpulver. Sind die Holzschnitte in der Anatomie der Melancholie nicht ganz wunderbar? Nein, Eddie, ich finde sie ziemlich scheußlich. Steck meine Reitstiefel nicht in meinen Koffer, man reitet nicht an Bord eines Schiffes. Soll ich mein Wohnzimmer in rosa oder gelb halten? Und so weiter. So gestaltet sich meine Packerei. Schnüffel nicht in deinem ekligen Seelenschmalz herum. Denk an die arme Virginia und den Hund Grissel. reduziert auf ein Ding, das Virginia haben will. Ich vermisse dich auf eine ganz verzweifelte Art. Du würdest niemals einen derart elementaren Satz schreiben. Du würdest es in einen so exquisiten Satz kleiden, dass es ein wenig von seiner Realität verlieren würde. Wogegen es bei mir ganz ungeschönt ist. Ich vermisse dich noch mehr, als ich mir hätte vorstellen können. Und ich war darauf vorbereitet, dich ganz schön zu vermissen. Also ist dies im Grunde ein Schmerzensschrei. Aber warum glaubst du, dass ich nicht fühle, aber Sätze bastle? Schöne Sätze, sagst du, die den Dingen ihre Realität rauben. Ganz im Gegenteil. Immer, immer, immer versuche ich, das zu sagen, was ich fühle. Wirst du mir dann glauben, wenn ich dir sage, dass ich, nachdem du weggegangen warst, vergangenen Dienstag, genau vor einer Woche, hinausging auf die Straßen von Bloomsbury einem Leierkasten nach, aber er stimmte mich nicht heiter. Und seither ist nichts Wichtiges geschehen. Irgendwie ist es still und stumpf. Ich war stumpf. Ich habe dich vermisst. Ich vermisse dich. Ich werde dich vermissen. Und wenn du es nicht glaubst, dann bist du eine Langohreule und ein Esel. Schöne Sätze? Ja. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich wage nicht mehr dazu zu sagen, weil du sonst meinst, ich rede nicht direkt und kann nicht fühlen, was stumme Menschen fühlen. Mich überkommt der Wunsch, Virginia zu stehlen. Sie zu stehlen, zu entführen und in die Sonne zu bringen. Du mochtest doch Griechenland? Du mochtest doch Spanien? Also dann? Wenn ich es bis Afrika und Asien schaffe, warum nicht auch du? Gestern waren es 4 Wochen, seit du weggegangen bist. Von Luxor kehrten wir nach Kairo in einem brennenden Zug zurück. Der Speisewagen schoss fröhlich Funken hinter uns her, wie der Schwanz eines Kometen. Keinem schien das was auszumachen. Der lange, schmale, weiße Zug hielt mitten in der Nacht. Die Flammen leckten unter dem Wagen hervor. Und eine Meute Schwarzer schüttete eimerweise Wasser darüber. Ich redete mit dem Zugführer, einem dünnen schwarzen Mann mit scharlachrotem Turban. Er sagte, dass dies eine eingleisige Strecke sei und weil noch ein Gegenzug angekündigt sei, würden wir vermutlich zusammenstoßen. Außerdem sagte er noch, dass Banditen häufig Steine auf die Schienen legen, aber dass er das nicht beachte, sondern mit voller Geschwindigkeit auf sie zufahre, damit man ihm nicht vorwerfen könne, er stecke mit den Banditen unter einer Decke. Sehnsüchtig dachte ich an die South Eastern Railway. Du versäumst den schönsten Frühling, den es in England je gegeben hat. Bis zu einem gewissen Grad kann ich deinen Briefen einiges entnehmen. Sie dürften länger sein. Sie dürften liebevoller sein, aber ich verstehe deine Situation. Das Leben ist zu aufregend. Ich bin nun auf See. Auf einem Vorgebirge zeigt sich gerade ein Hindu-Tempel und die Zwischendeckpassagiere werfen in seine Richtung Kokosnüsse ins Meer. Nicht so sehr, um Kokosnusswerfen zu üben, vielmehr als Ausdruck des Respekts. Kannst du dir vorstellen, dass du gerade um die Ecke vom Kolosseum kommst und Lady Colfax dabei beobachtest, wie sie Kokosnüsse in Richtung St. Martin in the Fields wirft? Ich denke an dich statt an meinen Roman. Ich habe mir viele Millionen Dinge ausgedacht, die ich dir erzählen will. Satansbraten, der du bist, nach Persien zu verschwinden und mich hier zurückzulassen. Und? Liebste Vita, wir haben gerade 2 Wasserklosetts einbauen lassen. Das eine von Mrs. Dalloway bezahlt, das andere vom gewöhnlichen Leser. Beide sind dir gewidmet. Ich war bei ein paar amerikanischen Supermillionären essen und stieß in ihrem Wohnzimmer auf den gewöhnlichen Leser. Es versetzte mir einen Schlag. Dein Name verbreitete sich am Tisch Und da war ein junger amerikanischer Dichter, Archibald MacLeish, der dich leidenschaftlich bewundert. Du und T.S. Eliot, ihr seid die beiden einzigen Schriftsteller in England zurzeit, etc., etc., etc. Ich weiß nicht, ob ich niedergeschlagen sein soll oder ermutigt, wenn ich die Werke von Virginia Woolf lese. Das Komische ist, dass du die einzige Person bist, die ich je gut kennengelernt habe, die den eher fröhlich derben Seiten des Lebens völlig abgewandt ist. Stil ist eine sehr einfache Sache. Stil ist ausschließlich Rhythmus. Wenn du den einmal hast, kannst du keine falschen Wörter mehr benutzen. Und das geht sehr weit, was Rhythmus ist, und geht viel tiefer als Worte. Ein Blick, ein Gefühl erregt eine Schwingung im Bewusstsein lange bevor die Worte dazu passen. Und beim Schreiben, so meine ich zurzeit, muss man dies wieder einholen. Man muss diese Arbeit tun, die oberflächlich betrachtet nichts zu tun hat mit Worten. Und wenn es aber einbricht ins Bewusstsein und in Bewegung gerät, passen die Worte von selbst. Ich weiß übrigens, dass es mir an fröhlicher Derbheit fehlt, aber ging Proust diesen Weg? Oder du? Kannst du einen Offizierstisch animieren? Meine Erziehung war nicht viel anders als deine. Wenn ich also fröhlich und derb bin, muss die Rechnung anderswo aufgemacht werden. Ich sollte dir nun nichts über Persien erzählen. Nichts von seiner Weite, Farbigkeit, Schönheit. Was du mir einfach abnehmen musst. Und nimm es mir bitte ab, denn es ist ein Teil von mir geworden. Hat mich geprägt und für immer bereichert. Du lächelst? Also gut. Ich bin im Fluss stecken geblieben, kroch zwischen Schneewehen durch, wurde von einem Banditen angegriffen, kam vor Hitze fast um und war dann wieder am Erfrieren, reiste allein mit Männern herum, alles Fremde, und ich schlief an wunderlichen Orten. Ich habe am Straßenrand gegessen, Gebirgspässe überquert, Kurden und Meder und Karawanen gesehen, fließende Ströme und schwarze Schafe, die unter blühenden Bäumen sprangen. Ich habe Porphyrhügel gesehen, mit Kupfersulfat gefärbt, Schneeberge ringsumher, endlose Ebenen mit Herden auf den Hängen. Ich habe ein totes Kamel, zerfleddert von Geiern gesehen, einen sterbenden Esel, einen sterbenden Mann. Ich kam bei Einbruch der Nacht in verdreckte Städte, übernachtete mit merkwürdig mürrischen Schotten und trank persischen Wein. Ich wurde auf Partys geschleppt und etwa 500 Engländern, 500 ausländischen Diplomaten und 1000 Persern vorgestellt. Ich war zum Lunch mit dem persischen Premierminister. Er hat einen roten Bart. Ich fing an, auf Persisch herumzustottern. Und heute ist mein Geburtstag. Ich wünschte mir, dass das Leben dreimal so lang dauern würde und jeder Tag 48 statt 24 Stunden hätte. Ach, ich vermisse dich. Ich denke an dich. Ich habe 1 Million Dinge, die ich dir weniger sagen, als in dich eingraben möchte. Eben bin ich zurück vom Palast des Schah. Ich musste dahin und die Kronjuwelen besichtigen. Ich bin blind, geblendet von Juwelen. Ich war in Aladins Höhle. Ich kann es momentan nicht schildern. Ach, warum warst du nicht da? Ich war auf einer grausigen Party von Rose Macaulay und in einem sinnlosen Wörterstrudel glaubte ich zu hören, wie Mr. O'Donovan sagte, The Holy Ghost. Dabei sagte er The Whole Coast. Und ich fragte, wo ist The Holy Ghost? Und bekam die Antwort, überall, wo das Meer ist. Bin ich verrückt, dachte ich? Oder es ist ein Witz. The Holy Ghost, wiederholte ich. The Whole Coast, schrie er. Und so ging es weiter in einer derart geladenen Atmosphäre, die wie der Geruch von schlechtem Käse wirkte, faszinierend abstoßend. Bis Leonard, zitternd von oben bis unten, etwas aufhob, was er für Mrs. Gold Serviette hielt, sich aber als ihre Damenbinde herausstellte. Während für diese 10-klassigen literarischen Honorationen, alles Herren in weißer Weste, die Damen in kurzer Schnitt, die Grundfesten der Gesellschaft erschüttert waren, sagte ich mir dauernd, Vita würde das sehr gefallen. Ich war auf einer persischen Teegesellschaft. Hinreißende Frauen, Mandelaugen, rote Lippen, Sie zwitscherten wie kleine Vögel und verhüllten sich mit ihren Schleiern, sobald irgendein Geräusch zu hören war. Völlig verrückt. Er war auch ganz entzückend. Und über sie wacht ein altes Monster von Schwiegermutter, wie ein Habicht über eine Taubenschar. Eine Woche nach diesem Brief werde ich ankommen. Ich werde dir Hafiz rezitieren, dir Düfte und Seide bringen, dich auf jede mögliche Weise betören und mich dir rundum angenehm machen. Bis dahin bin ich, wie wir hier sagen, dein Sklave. Ist es nicht seltsam, welche Wirkung die Geografie auf den Geist hat? Ich war erschüttert, als du weggegangen bist, als würdest du mir wegsinken. Jetzt, wo du wieder auftauchst, bin ich wieder fröhlich. Pläne wieder leicht geändert. Ich komme über Bagdad zurück. Ich habe mich mit einem Pharisäer angefreundet, der mit mir reist. Demnächst bekommt er die Ernennung zum hohen Priester über alle Pharisäer Indiens und er ist wild entschlossen, das Beste aus seinen letzten weltlichen Tagen zu machen. Ich ziehe seine Schwester bei weitem vor. Sie hat eine olivfarbene Haut und Gazellenaugen. So ist die Lage. Ja, Liebste, wir alle wissen, dass Persien eine Rose ist und du ein Nachtpfauenauge. Ich bin ein Rüsselkäfer. Wann aber kommst du zurück? Zu Hause im Chaos. Die Katze hat 5 Junge und Pippin hat 7 Welpen, aber sie ist ziemlich verstört, weil wir ihnen die Schwänze mit dem Trangiermesser kopiert haben. Und jede Tulpe in meinem Garten ist vom Winde verweht. Wenn du jetzt kommst, wirst du nichts sehen und denken, ich sei ein schlechter Gärtner. Ich würde 15 Welpen mit kopierten Schwänzen mögen, 10 Kätzchen, 3 Turteltauben und ein kleines Gespräch. Liebste, ich möchte dich nicht nur für eine Nacht hierher schleppen. Es wäre zu unbequem und würde dich zu sehr ermüden. So Daisy and Lily, lazy and silly, walk by the shore of the warm grassy sea, talking once more neath a swan bosom tree. Those castles, Tourelles, those bustles, Morels, of the shade in their train, follow. Ladies, how vain, hollow. Gone is the sweet swallow. Gone, Philomel. Ich war gestern Abend bei einer Party, die Edith Sitwell zu Ehren Gertrud Steins gab. Massiv, in blau gesprenkeltem Brokat, thronte sie auf einer kaputten Polsterbank, während Edith juwelenbestückt um sie herumschwamm wie eine ertrunkene Meerjungfrau. Was für ein glänzendes Leben du führst. Gertrud Stein und die Sitwells. Du gibst mir das Gefühl, ein Tölpel zu sein. Bei den Sitwells ist es grässlich daneben gegangen. Ich habe es erwähnt, damit du dich wie ein Tölpel fühlst. Und es funktionierte. Und hat somit meine Ansicht bestätigt, dass die Partys anderer Leute immer Geheimnis und Glanz haben, die eigene nie. Ladies. Time dies. Schreibst du Gedichte? Erklär mir bitte, was der Unterschied ist zwischen dem Gefühl für ein Gedicht und dem für Prosa. Ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Unterschied gibt. Es ist mit Sicherheit nur eine Frage der unterschiedlichen Form, die Worte im Bewusstsein annehmen. Die Leute denken, sie könnten hohles Zeug faseln, das sie errüße, wenn es in gutem, normalem Englisch geschrieben wäre. Aber sie halten es für druckreif, wenn es in Zeilen gebrochen ist. Das allein zeigt schon, dass kein wirklicher Unterschied besteht. Wie gut du allerdings schreibst. Wenn ich etwas von dir lese, habe ich das Gefühl, dass vor dir noch nie jemand englische Prosa geschrieben hat. Ja, ich schreibe manchmal tatsächlich verdammt gut. Ich schicke dir einen von Pippins Welpen. Dein Hündchen hat meinen Rock zerrissen, Leonards Druckfahnen gefressen und den Teppich auf jede nur mögliche Weise zerstört. Aber sie ist ein Lichtengel. Leonard sagte allen Ernstes, sie bringt ihn dazu, an Gott zu glauben. Und das, nachdem sie an einem Tag 8-mal seinen Fußboden nass gemacht hat. Ich möchte, dass du kommst und die Nacht mit mir auf Null verbringst. Aber warum? Liebling. Ehrenwerte Mrs. Nicholson, bestehst du auf null? Um mich lächerlich zu machen? Um dich in Schlachten beim Mondlicht zu verwickeln, um Dämme niederzureißen. Du weißt, du hast mehr Dämme niedergerissen als sonst wer. Ich glaube nicht, dass ich mir je in meinem Leben etwas so sehr gewünscht habe. Ich glaube nicht, dass es mit Noel klappen wird. Und zwar deshalb. Ich habe mir alle Kleider am Ginster zerrissen und ich kann keine neuen mehr bekommen. Ich kann den Butler nicht bitten, mich zu bedienen. Genauso wenig gehört es sich, dass ich hinter dem Wandschirm esse. Also sehe ich keine Möglichkeit, wie ich nach Noel kommen sollte, völlig durchlöchert, ohne Haarnadeln im Haar oder Strümpfen am Fuß. Du würdest dich schämen. Du würdest Dinge sagen, die du bedauern würdest. Ich meine das nicht so ernst. Es macht mir nichts aus, dass ich schlampig und schmutzig, schäbig, rotnäsig, bürgerlich und all das bin. Ich möchte dich sehen, ja, wirklich. Im Hinterkopf ist es mir irgendwie schummerig, neblig. Und nur wenn ich dem nachgehe, wird es deutlich, Virginia kommt am Sonnabend nach Noel. Aber sie wird natürlich nicht kommen. Sie kommt nicht. Irgendetwas wird passieren. Immer passiert irgendetwas, wenn man sich etwas zu heftig wünscht. Du wirst die Windpocken kriegen oder ich Mumps oder das Haus wird am Samstagmorgen einstürzen. Wenn du je versucht hast, keine Windpocken zu kriegen, dann versuch es jetzt. Bitte versuche, mit all deiner Kraft nichts passieren zu lassen. Es ist unsere letzte Chance, ehe ich England verlassen muss. Nein, ich kann nicht kommen. Ich habe mir bei Grissel ein Ekzem eingefangen. Mein Haar fällt büschelweise aus. Ich kratze mich dauernd. Es wäre ungesund für dich, aber... was viel wichtiger ist für die Welpen. Ich werde an dich denken, das soll uns trösten. Herz beiseite. Ja, ich komme. Wahr ist, dass ich unglaublich verdreckt bin. Habe mir die Haare gewaschen, jetzt hängen sie runter. Die Schuhe sind durchlöchert. Ich habe einen Vollmond für dich. Ich lebe bis Samstag, aber sicher bin ich nicht. Ja, es wird schön sein. Ja, das wird es. Und... wirst du auch sehr freundlich zu mir sein? Wir wanderten durch das ganze Haus, zogen die Jalousien hoch. Sie und mein Daddy vertrugen sich blendend. Lord Sackville lebt im Kern einer großen Nuss. Noel ist eine Ansammlung von Gebäuden halb so groß wie Cambridge. Ich wage zu behaupten, dass man Trinity, Clare und King's zusammennehmen müsste, um annähernd dieses Ausmaß zu erreichen. Aber die Außengebäude und vor allem die Innenräume sind tot. Ich wurde um Noel betrogen. Es hätte mir gehören sollen. Mir, mir, mir. Wir waren füreinander bestimmt. All diese Ahnen und Jahrhunderte und das Silber und Gold haben einen vollkommenen Körper hervorgebracht. Sie ist wie ein Hirsch oder wie ein Rennpferd, abgesehen vom Gesicht, das rundlich ist. Aber ihr Körper ist vollkommen. Bist du glücklich? Ich bin es. Ich bin rund. Geliebt mein letztes Lebewohl. Ich fühle mich in tausend Stücke gerissen. Es ist mörderisch. Ich kann dir nicht sagen, wie ich es hasse, dich zu verlassen. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich auskommen soll. Ich nicht das Gefühl, dass ich es kann. Du bist mir unentbehrlich geworden. Ich danke dir für das Glück, das du mir geschenkt hast. Du möchtest wissen, dass ich unglücklich bin, ich weiß. Schön. Ich bin es. Moskau. Das waren goldene, grüne, rote, blaue Dächer über dem Schnee. Eine Flagge, die nachts von unten beleuchtet wird, wie die Säulen von Selfridges wehte über dem Kreml. Und der ganze Verkehr, der sich über den zugefrorenen Fluss hin und her bewegte, als handle es sich um eine Straße. Und überall Schlitten und Kutscher, die sich mit Stroh ausgestopft hatten. Ich ging Lenin besichtigen. Er liegt einbalsamiert in einem scharlachroten Sarg und die Menge geht jeweils zu zweit in seinen gläsernen Kasten. Eine Frau hinter mir bekam einen hysterischen Anfall, schrie wie ein Tier, schluchzte, schrie wieder. Niemand nahm davon Notiz. Und woran denke ich? Virginia in ihrem blauen Kleid, wie sie am Türpfosten von Tavistock Square lehnt und winkt. Ich fühle mich zerstreut und ziellos. Ich habe mich in der Sehnsucht nach dir eingerichtet. Mürrisch, niedergeschlagen, treu. Ich hoffe, das freut dich. Für mich ist es verdammt ungemütlich, kann ich dir versichern. Ich sitze am Gaskamin in meinem Schmuddelzimmer. Warum kann ich nur in schmuddeligen Räumen schreiben? Kaum waren wir in Pelber zu reden, wie wir wieder zurückgehen könnten. Liebling, die Verrücktheit der Menschen berührt mich hier immer stärker. Es ist genau das Gegenteil von London, weißt du? In London liegt ein gemeinsames Interesse, sie verbindet. Wir hier sind nur eine Ansammlung von Leuten, die durch puren Zufall aufeinander gestoßen sind und nichts Gemeinsames haben, außer dem Ort, an dem sie sich befinden. Also ist dieser Ort das einzige und ausschließliche Thema. Ich bin bei irgendwelchen verdammten Polen oder Belgien zum Besuch und wir wissen, es gibt nichts zu reden, außer über die Trabisstraße und ob einer dies oder das getan hat oder nicht und wer wegfährt im Sommer oder nicht und ob wir mit mehr Schnee rechnen müssen oder nicht. Sonst gibt es nichts, außer den Grundsatzfragen des Lebens. Wir reden über Beischlaf nicht mit der gleichen Fertigkeit wie unsere englischen Freunde. Ich würde gerne sehen, wie du damit umgehen würdest. Wir reden immer noch, du wirst überrascht sein, das zu hören, über Liebe und Homosexualität. Morgan sagt, er hat es ausgerechnet. Und man verbringt 3 Stunden mit Essen, 6 mit Schlafen, 4 mit Arbeit, 2 mit Liebe. Litten sagt, 10 Stunden mit Liebe. Ich sage, den ganzen Tag mit Liebe. Man sieht dann die Dinge durch einen purpurnen Schleier. Sie sagen, aber du bist doch noch nie verliebt gewesen. Und ich lächle und denke, heute ist der Tag, an dem ich losstapfen und deine weißen Beine achten, wie sie die Kellertreppe herunterkommen. Stattdessen bist du in den persischen Bergen und reitest, vermute ich mal, auf einer Araberstute zu einem verlassenen Garten und pflückst gelbe Tulpen. Ich möchte mit dir reden. Nur reden und reden und reden. Liebling, Liebste, Virginia. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für eine Diplomatenkarriere geschaffen bin. Unglücklicherweise scheint Harold das für sich zu glauben. Wir lassen uns nieder zum Dinner. Es gibt zu viel zu essen, zu viel zu trinken. Sherry, Weißwein, Rotwein, Champagner. Im Essen spielen wir Poker. Jedenfalls die Glückspilze unter uns. Die weniger Glücklichen vertiefen sich in eine Konversation. Das heißt, sie reden mit Leuten, die sie nicht interessieren, über Dinge, die sie nicht interessieren. Ist dir klar, wie ergeben ich dir bin? Es gibt nichts, was ich nicht für dich tun würde, liebste Honey. Ich muss zugeben, ich habe neulich abends ein Glas leicht beschwipst. Und dann ist jemand wie Bobo Major auf ihre Art eine große Verführerin. Sie hat Zigeunerblut, sie ist ziemlich temperamentvoll und sehr bemalt. Noch dazu geschmeidig mit einem Körper ohne Knochen und schmalen Händen, alles, was ich so mag. Weil ich nun so gegen Mitternacht leicht beschwipst war, ließ ich es sie tun. Sie schnitt mir die Haare ab. Ich habe kurze Haare, eine Art Bubikopf. So ist das nun. Und in 1 oder 2 Monaten wird es gut aussehen. Der Friseur sagt, zwangsläufig ein wenig verschnitten. Lass uns darüber hinwegsehen. Im Mai wirst du meine Haare zausen, Honey. Es ist so kurz wie an einem Rebhuhnhintern. Ist das wahr? Liebling, gefällt mir das? Ich glaube, ich habe es lieber gehabt, als die Haarnadeln herausfielen und eine Lockenkaskade dir immer auf den Teller fiel. Ich habe ein Haarteil gekauft, das ich mir mit einer Haarklammer befestige. Es fällt in die Suppe und wird mit einer Gabel herausgefischt. Ist, während ich nicht da war, sonst hätte man mich dafür verantwortlich gemacht. Geht es dir gut? Bist du ertrunken, erschossen, entführt, erschöpft, verschwunden? Gott, ich gebe viel darum, das zu wissen. Thank you. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie ich meine Abmachungen einhalte. Ich habe gesagt, am 10. würde ich zurück sein und hier wird um 11.50 Uhr am 9. Also mit 10 Minuten Zeitersparnis. Es ist herrlich, wieder in England zu sein. Liebste, unglaublich, dass ich dich sehen werde. Wir werden einen glücklichen Sommer haben. Eine Nacht vielleicht auf Longbourn, eine in Rodmill. Wir werden ein paar schöne Stücke Prosa und Gedichte schreiben. Wir werden den Highmarket hinunterbummeln. Wir werden schnarchen. Wo kauft man einen schwarzen Mantel? Ich muss eine Radiosendung machen und ich denke, das kann man nur im Sendeüblich. Man kauft schwarze Samtmäntel. Über Wollkleidung weiß ich nichts. Bei Debenham und Freebody für 5 und dir einen. Du wirst schön darin aussehen. Ich habe gerade die letzten Worte vom Leuchtturm gelesen. Ich kann nur sagen, dass ich geblendet und verzaubert bin. Wie hast du das gemacht? Wie bist du auf des Messers Schneide entlang gegangen, ohne zu fallen? Frage Harold, ob man den jüngeren Oxford-Schülern sagen kann, dass Gott nicht existiert. Harold sagt, du sollst in Oxford mit Gott genauso brutal verfahren, wie du es in Cambridge. Die pädagogische Gesellschaft der Seeleute hat 2 Exemplare vom Leuchtturm gekauft. Es ist ein schrecklicher Gedanke, dass dem Handelsdienst durch mich Navigation beigebracht werden soll. Hast du je mein Buch Die Herausforderung gelesen? Ich glaube nicht. Es wurde nur in Amerika veröffentlicht. Es ist beinahe unverhüllt, die Geschichte meiner Affäre mit Violet. Vielleicht habe ich mir damals die Hörner abgestoßen. Und dennoch habe ich nicht das Gefühl, dass mir meine Impulsivität verloren gegangen ist. Nein. Und für eine andere, Virginia, würde ich bei Nacht nach Sussex fliegen. Ich habe dir ein Telegramm geschickt, als ich dein Buch Die Herausforderung gelesen habe. Und ich dachte, dein Brief ist auch eine Herausforderung. Wenn du bloß nicht so ältlichst, sagst du ja eigentlich, dann würden wir die Nacht zusammen verbringen. Daraufhin habe ich telegrafiert. Natürlich kam keine Antwort darauf. Was auch gut war, würde ich sagen, da ich ältlich und kränklich bin. Es hilft nichts, diese Tatsache zu verschleiern. Chance verpasst, verdammt. Dottie Wellesley ist da und wir waren in Sherfield zum Tennisspielen und kamen erst am Abend. Deine Freundin Edith Sitwell scheint eine regelrechte Kampagne begonnen zu haben. Wohin dieses Gorgonenhaupt vor mir? Ich glaube, ich werde Edith bald treffen. Ich mag sie. Sie hat Charakter. Ich bin nicht verärgert, nur reichlich belustigt und ziemlich verdutzt. Sie sagt, mein Gedicht The Land ist das schlechteste Gedicht in englischer Sprache. Ich glaube, es ist dir wahrscheinlich gar nicht für einen wirklichen Spracherneuerer, der Edith ja ist, einem Traditionalisten gegenüber, der du bist, fair zu sein. Ich habe dich heute Abend schrecklich vermisst. Tatsächlich? Ethel Smith, unsere gemeinsame Komponistenfreundin, kam, um die Nachtigallen zu hören. Mindestens ein halbes Dutzend Nachtigallen waren da. Sie konnte sie nicht hören. Das arme alte Ding ist tauber, als ich wusste. Ich war verzweifelt. Ich sagte dauernd, pscht, horchen Sie. Und sie horchte ins Dunkle, neigte den Kopf zur Seite und konnte Ton hören. Dann brach plötzlich eine Nachtigall, keine 10 Yards entfernt, in einem Dornbusch in Gesang aus. Und sie sang, Virginia, dieser gesegnete kleine Vogel sang eine volle Stunde lang. Und Ethel war hingerissen. Damit wurde Longbourn und dieser Abend ein voller Erfolg. Die Ethel zu mir. Der Nachtigall gebührt mein ganzer Dank. Was mache ich wegen Puder? Ich bin mit Essel zum Lunch verabredet und sie wird es mir übel nehmen, wenn ich mir nicht die Nase pudere. Du musst mir bei Essel Ehre machen und ohne Puder oder mit der falschen Sorte würdest du sicher keine Ehre einlegen für mich. Ich habe also den Drogisten angerufen und gesagt, dass sofort Puder geschickt werden muss. Achtsamer Delfin, der im Dämmerlicht des Mondes springt, oder? Du wirst Virginias sanfte Züge mit Widerhaken gespickt vorfinden. Eben hat mir Dottie Wellesley ihren Brief an dich zum Lesen gegeben. Ich bin schockiert. Ich bin selten schockiert. Aber diesmal bin ich es. Ich habe ihr gesagt, dass du dich, auch wenn sie Geld in die Hogarth Press investiert, nicht von ihr verführen lässt. Und dass du zu mir gehörst. Nun gut. Lady Dottie Wellesley hat mich gekauft. Sie hat für unseren Verlag gebürgt. Sie hat 25.000 Pfund für die Hogarth Press hingelegt, auf Lebenszeit. Ich darf den Rolls-Royce benutzen und Wein trinken nach Bedarf. Um jedoch in nüchterner Prosa zu reden, ich werde nicht euch beiden gehören, noch einer von euch beiden, wenn wir zwei beide der einen gehören. Kurz gesagt, wenn Dottie die deine ist, bin ich es nicht. So einfach. Ich bin mehr von dir abhängig, als du weißt. Ich kann nicht schreiben. Willst, liegt in deiner Hand. Du hast mein volles Einverständnis. Ich denke nur, nachdem du mich dann gestreckt und gevierteilt, mich aufgebunden hast oder was immer du mit mir vorhast, solltest du das Buch deinem Opfer widmen. Alondo wird ein kleines Buch mit Bildern und ein oder... Ich entwerfe es nachts im Bett, wenn ich durch die Straßen gehe, überall. Wirklich. Ich wollte dich noch nie so sehr sehen wie eben jetzt. Einfach dasitzen und dich ansehen und dich zum Reden bringen. Und dann rasch und insgeheim bestimmte zweifelhafte Punkte korrigieren. Über deine Zähne etwa, deine Stimmung. Temple gehabt hast, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber es wird so aufgeschrieben werden. Schlicht und einfach für alle Welt zu lesen. In Orlando. Larry... Es geht hier drunter und drüber. Roy Campbell, ihr Mann, ist ständig betrunken und redet von Mord und Selbstmord. Er hat mir schreckliche Dinge vorgeworfen. Was soll ich tun, Virginia? Ich hasse die Atmosphäre zwischen Schulmädchen der Unterstufe. Mein Liebling, du hast völlig recht. Du hast mir einen Schub verpasst. Ich lasse mich zu leicht gehen. Ich bin halb oder zu einem Zehntel eifersüchtig, wenn ich dich mit all den Norris und Hildas sehe. Also kannst du das auf meinen Soll rechnen. Ich bin froh, dass ich dir wichtig bin. Denn oft fühle ich mich alt, reizbar, starrsinnig, bei allem Charme schwierig. Und ich fange dann an mir zu zweifeln. Würdest du, wenn ich dich anrufen würde, mir sagen, dass du mich gern hast? Wenn ich dich treffen würde, würdest du mich küssen? Wenn ich im Bett liegen würde, würdest du... Ich bin heute Abend ganz aufgeregt wegen Orlando. Habe am Kaminfeuer gelegen und das letzte Kapitel entworfen. Wenn du bloß kommen würdest, ehe ich nach Berlin fahre, dann würde ich all deine Fragen mit Ja beantworten. Berlin ist ein mörderischer Ort, wirklich. Harold ist für 3 Jahre hierher versetzt. Und meine Gefühle, alles wäre Auflehnung und Verzweiflung, wenn ich ihnen nachgeben würde, werden dadurch kompliziert, dass ich Harolds wegen Berlin nicht hassen darf. Denn das würde Kritik und Nörgelei ihm gegenüber bedeuten und irgendeinen ertragen, der einen Schatten auf ihn wirft. Es ist alles ziemlich schwierig. Die Beamten, die mit dem Empfang der Afghanis befasst sind, wurden hektisch, als man ihnen, sie König von Afghanistan, 5 Betten in seinem Zimmer benötige. Bringt er denn 4 Frauen mit, fragten sie? Nein, er bringe nur 1 Frau mit und eine Dame, die für europäische Belange als seine Schwägerin ausgegeben werde. Warum dann 5 Betten? Warum nicht 3? Und dann sickerte durch, dass nach afghanischer Sicht nicht in einem Bett verbracht werden darf, in dem ein Beischlaf stattgefunden hat. Wenn also der König mit der einen oder beiden Damen einen Liebesakt vollziehen wollte, mussten für sie zwei gehen, in die sie überwechseln konnten. Den Deutschen erschien das sehr seltsam. Ich habe mich in Noel Coward verliebt und er kommt zum Tee. Ein bisschen brauche ich auch. Ich bin nicht die geborene Diebl, habe das Gefühl, der Nächste, der mir die Hand küsst, bekommt eine Ohrfeige. Hast du vergangenen Samstag 1:05 eine Art Knacken verspürt? Als ob dein Genick gebrochen würde. Das war, als er starb. Vielmehr, er hörte auf zu reden. Mit 3 kleinen Punkten. Werden und ich sehe keine Möglichkeit, es vor September fertigzustellen. Nun stellt sich die Frage, ob sich meine Gefühle... Ich habe all diese Monate in dir gelebt. Ich trete heraus. Wie bist du wirklich? Gibt es dich? Oder habe ich dich erfunden? Gibt es dich? Oder habe ich dich erfunden? Ich habe das immer vorausgesehen, würdest. Ich möchte keine Fiktion sein. Ich möchte nicht nur in einem Astralkörper geliebt werden oder in Virginias Welt. Kommst du zu mir und bleibst ein wenig bei mir, wenn ich zurückkomme? Bist du zurück? Auf Longbahn? Mit den Hunden? Hast du es bequem? Na? Gerade eben habe ich bei dir angerufen und mitbekommen, dass du zum Nüsse-Sammeln mit Mary Campbell oder Mary Carmichael oder Mary Seton im Wald bist. Geh zum Teufel. Die Nächte sind hinreißend. Nachtigallen und all diese Geschichten. Aber wo ist Virginia? Wie wäre es, wenn Virginia für eine Nacht hierher käme, ehe der Mond wieder abnimmt? Ich will dich unbedingt sehen. Diese Üppigkeit und diese Freiheit. Überall Blumen, Butler, Silber, Hunde, Biskuits, Wein, Warmwasser, Holzfeuer, italienische Bücher. Als würde man in ein lebhaft bewegtes Meer mit sich überschlagenden Wellen gehen. Dennoch mag ich Rodmel wahrscheinlich lieber. Es bietet meinem Geist mehr Kraft und Leben. Vita wirkt sehr luxuriös in ihrer braunen Samtjacke mit Perlhalsband und zart bepelzten Wangen. Punkt der Betrachtung bieten, wenn ich so direkt sein darf, ihre Beine. Ach, sie sind wunderbar. Sie ragen wie schlanke Säulen in ihren geharnischten Grenadierskörper. Alles an ihr ist wild, edel. Und warum sie schreibt, ist mir ein Rätsel. Ich denke über meinen Roman nach. Lieber würde ich mit Glanz und Gloria untergehen, als mittelmäßig erfolgreich sein. Ich denke, dass das Wichtigste am Beginn eines Romans nicht das Gefühl ist, dass du ihn schreiben kannst, sondern dass er existiert auf einem anderen Ufer, das Worte nicht erreichen können. Man kann das nur in atemlosem Schmerz durchziehen. Ich versichere dir, dass alle meine Romane hervorragend waren, ehe sie geschrieben wurden. Aber du weißt, in dir ist etwas Dunkles, etwas, was nicht mitschwingt, etwas Zurückgenommenes, etwas Gedämpftes. Das ist auch in deinem Schreiben. Das, was ich durchgehende Transparenz nenne, verfehlst du auch da. Du kannst teuflisch boshaft sein. Nun aber, wie steht es mit deiner Reise mit mir nach Frankreich, wenn ich zurück möchte dich deinen eigenen Schwingungen überlassen und dir nun sagen, dass du nicht mitkommen musst, wenn du dich die ganze Zeit über elend fühlen würdest, aber du wirst dich nicht elend fühlen. Angenommen, wir fahren am Samstag, den 22. Willst du Erster oder Zweiter fahren? Mir ist alles Freude. Auf der Fähre bestehe ich auf Erster. Wenn Erster im Zug sehr viel bequemer ist, wäre das ratsam. Sonst nicht. Immer alt, dick und schlecht gelaunt sind und nach Eau de Cologne riechen, was mich krank macht. Ich flehe dich an, besorge die Tickets, ehe du wieder deine Meinung änderst. Es war dann so, dass Virginia besorgt war, weil sie nichts von Leonard gehört hatte. Und ich machte mir Sorgen, dass Virginia nicht übermüdete. Unseren ersten Abend riet Letizia in der Rue de Sèvres etwas zu trinken und unseren jeweiligen Männern auf den herausgerissenen Deckblättern unserer jeweiligen Bücher zu schreiben. Virginia gestand mir, dass sie mit Leonard an diesem Morgen einen kleinen, aber heftigen Streit gehabt habe, weil sie mit mir ins Ausland fuhr. Wir gingen auf einen Jahrmarkt in Saulieu und kauften einen grünen Kordsamtmantel für Leonard. Dann setzten wir uns in ein Feld und schrieben: Alles ist sehr hübsch. Ich empfinde Vergnügen und Leichtsinn. Ich glaube, ich könnte es nicht ertragen, länger als eine Woche von Leonard getrennt zu sein, weil es so viele Dinge gibt, die ich ihm sagen kann, nicht aber Vita. Und einen Verstand, der, wenn auch langsam, dennoch zäh arbeitet und Augenblicke der Erleuchtung kennt. Burgund, es ist 1:15. Fast 2 Stunden nach Virginias Schlafenszeit, meine Liebste. Ich liebe dich wirklich. Wie habe ich gefühlt? Nun? Was war es? Also gut, irgendwo habe ich einen, der unaufhörlich auf dem Strahl eines Springbrunnens auf- und niederhüpfte. Der Springbrunnen bist du? Dieses Gefühl habe ich nur bei dir. Es regt körperlich an und beruhigt gleichzeitig. Gestern war ich in London in einem Buchladen. Der Verkäufer sagte mir mit Kennermiene, ich habe ein Vorausexemplar von Orlando, ob du mir wohl ein Exemplar schickst? Ich habe dir eins geschickt. Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass ich kaum noch existieren kann, bis ich es bekomme. Wird es dir etwas ausmachen? Sag ja oder nein. Ich bin noch nicht schreiben. Im Augenblick kann ich nichts anderes sagen, als dass ich völlig verwirrt, verhext, ich bin gebannt. Es scheint mir das schönste, klügste, reichste Buch zu sein, das ich je gelesen habe. Virginia, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich gestehe, ich bin in Orlando verliebt. Das ist eine Komplikation. Was für eine ungeheure Erleichterung. Ich war plötzlich schreckgelähmt bei der Vorstellung, du könntest verletzt sein. Übrigens, Noel ist erkannt worden. Es gibt Anspielungen auf dich. Ich habe hier in Berlin einen Buchladen entdeckt, der ausschließlich homosexuellen Literatur vertreibt, was im Deutschen noch komischer klingt als auf Englisch. Weil viele von ihnen waren als Frauen verkleidet. Ich vermute, dass ich die einzig echte Ware war. Wie wäre es mit ein paar Tagen auf Longbourn, wenn ich zurück bin? Lady Dottie Wellesley, wenn dein Geschmack danach ist, unbedingt. Aber nicht uns beide im selben Cocktail. Liebling, es ist so kompliziert. Dann werde ich es einfach machen. Meine eigene Schuld, zweifellos. Ich bin zum Schluss gekommen, dass ich gut wandern, aber nur schlecht Romane schreiben kann. Es gibt für mich im Leben nur eine Leidenschaft, das Kochen. Gerade habe ich einen fantastischen Ölherd gekauft. Ich kann kochen, was immer ich will. Heute habe ich Kalbskoteletts und Kuchen gemacht. Ich kann dir versichern, das ist besser als diese mehr als idiotischen Bücher. Nun denn. Gott weiß, wann wir uns wiedersehen. Du. wirst in Amerika sein. Wir sind in Denver angekommen, am Fuße der Rockies. Und schon zur Frühstückszeit sind wir in die Berge gestiegen und sind jetzt ungefähr 7000. Das ist wunderbar. Sehr einsam. Die Sonne brennt heiß. Und ich habe einen Cowboy gesehen. Es wird in Kalifornien kein Beben geben, während du dort bist. Bitte, Vita, mein Liebling, komm bald zurück. Bitte komm bald wieder meine Treppe heraufgeschnüffelt, genau wie früher, in deiner roten Jacke. Und wirst du mich auf deine Burg nach Sissinghurst einladen? Wo du schon mehrere Leute liebst. Ich meine Frauen. Und ich meine körperlich. Und ich meine besser, öfter und sinnlicher als mich. Schreib mir. Seit Tagen habe ich versucht, dir zu schreiben. Aber wir sind immer noch unterwegs. Mir war die Größe dieses zusammengestoppelten Langwahn. Jetzt bin ich mitten in der Wüste mit nichts als ein paar Cowboys und einem streunenden Steppenwolf zur Unterhaltung. Herrliche Sterne über mir und rings um Berge. Die Wüste selbst ist bedeckt mit rosigem Zinnkraut. Es ist genau wie in Persien und wir sind so fröhlich wie die Lerchen. Los Angeles, denk an Peace Haven, multipliziere es mit 400 Quadratmeilen, verteile es gleichmäßig über die französische Riviera und schütte darüber, füge noch ein paar spanische Bauwerke dazu und du hast die Küste von Los Angeles. Aber Hollywood ist lustig. Die reine Fantasie, du weißt nie, was dir begegnet, wenn du um die Ecke biegst. Ein halber Ozeandampfer oder Trafalgar Square oder eine Straße in Stratford-on-Avon spazieren. Wir wurden von Mr. Gary Cooper herumgeführt. Danach traf ich Elsa Maxwell und sah den schönsten Fisch im Aquarium. Ich glaube, nie je erholen werde. Auf jeden Fall werde ich mit Sicherheit nicht mehr dieselbe sein. Von hier aus fahren wir nach Arizona, dann nach Neumexiko, nach Milwaukee und dann nach South Carolina, nach New York und schließlich zu dem Schiff, Gott möge es schützen, das uns nach Hause bringen wird. Du bist zurück? Wann kann ich dich sehen? Schlag irgendeine Zeit vor. Ich werde sie einhalten und wenn nicht... Ja, Sissinghurst war sehr nett. Aber ich war bisher erst einen Tag Sonnabend zu Hause. Es gibt so viel zu tun. Jack Hutchinson sagte gestern Abend, ich habe Vita heute im Café Royal beim Lunch gesehen. Oh, mich durchfuhr eine solche Wut während des ganzen Dinners. Und es brannte mir ein Loch ins Hirn, dass du im Café Royal warst beim Lunch und dich nicht mit mir getroffen hast. Mal ja, ich habe Harolds Schwester Gwen ins Pflegeheim gebracht und habe sie vorher zum Lunch ausgeführt. Wir wussten bis dahin nicht, ob sie am Kopf operiert werden müsste oder nicht. Gott sei Dank stellte sich heraus, dass nicht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie geschmeichelt ich über deinen Verdruss bin, dass du entdeckt hast, dass ich in unbekannter Café Royal war. Warum hat jeder ein Gedichtband von dir bekommen, nur ich nicht? Habe ich dir nicht Flash und Orlando gegeben? Bin ich keine Frau? Ist es dir egal, was ich sage? Bedeute ich dir nichts? Physisch, moralisch oder intellektuell? Weißt du, dass es meine angeborene Bescheidenheit war, die mich davon abhielt, dir mein Buch zu schicken? Ich konnte mir nicht haben, wolltest. Und das Buch ist angekommen und ist Lady Dottie Wellesley gewidmet. Virginia, Liebling, ich bin krank vor Ärger. Meine Mutter hat Ben, meinem Ben, erzählt, dass sein Vater es mit Jungen treibe in jeder Stadt, in der er akkreditiert ist. Und jedes Detail meiner Affäre mit Violet Trefuses. Und dass durch dich die Ehe beinahe zum zweiten Mal zerstört worden wäre. Man sollte die alte Frau erschießen. Nicht, dass er schämen würde. Nein. Aber wenn jemand 18 ist, dann haben Worte, Neuigkeiten, Enthüllungen über seine Eltern einen... Und dass sie selbst sich anmaßt, es ihm zu sagen. Das erscheint mir so feig, so unmoralisch, so bösartig und unmenschlich. Du bist ein Engel, dass du so genau verstehst, wenn man wirklich getroffen ist. Ich habe dich angerufen, weil der Sohn meiner Schwester, Jan, gestern bei den Spanienkämpfen ums Leben kam. Nessa möchte mich um sich haben und deshalb bin ich die meiste Zeit über dort. Es ist sehr schlimm. Das wirst du verstehen. Es tut mir so schrecklich leid, Liebling. Virginia. Ich wollte, ich könnte etwas tun oder wenigstens sagen. Du bist mir so wertvoll und du bist unglücklich. Und ich kann nichts tun. Außer, dass ich deine dich immer liebende Vita bleibe. Ich war den ganzen Tag über mit Nessa zusammen. Es ist ein unglaublicher Albtraum. Wir haben beide gehört, Herr im Himmel. Warum muss so etwas geschehen? Ich bin nicht klar genug im Kopf und kann nichts anderes empfinden als eine Mischung aus dumpfer Wut und Verzweiflung. Ich bekam eine Nachricht von Vanessa, die folgendermaßen endet. Ich werde niemals sagen können, wie sehr Virginia mir geholfen hat. Tages nicht jetzt sagen können, dass es wahr ist. Ist es nicht, dass Nessa dir das sagt, worüber ich nicht sprechen kann? Ich bat meinen Verleger, dir ein Exemplar meiner Solitude zu. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Nicht viel wahrscheinlich. Ja, dein Verleger hat mir ein Exemplar seines Buches gegeben. Man war mir das wohl auch schuldig, mit einer Widmung. Ich glaube nicht, dass du dich ein... Gestern also hat man Franco wieder eingesetzt. Dafür starb Julian. Dieser lächerliche kleine Hitler hat nun mehr als 1 Million Menschen unter Waffen. Harold sagt, dass die Zusammenkunft des Unterhauses gestern äußerst klingt, wie ein Untersuchungskommissar, der über einen Mordfall berichtet. Ich glaube, Krieg ist unvermeidlich. Nicht erst morgen. Harold ist nach Ägypten geflogen. Verdammt, verdammt. Ich wünschte, man hätte das Fliegen nie erfunden. Ich werde keine Ruhe haben, ehe er nicht zurück ist. Leonard sagt, er habe sich dazu gebracht, nicht daran zu denken, an den Tod. Trotzdem haben wir es hier, um uns umzubringen, falls Hitler in England einmarschiert. Zweifellos würden wir aussortiert. Er als Jude und wir beide als Antifaschisten. Wenn er stirbt, nicht weiterleben. Wenn die Deutschen uns überfallen, würde ich Daddys Gewehre auf den Turm hochschleppen und so viele Deutsche als möglich erschießen, ehe ich mich selbst erschieße. Mietzchen ist heute Nacht gestorben. Es war so bewegend. Sie hielt die Augen geschlossen und ihr Gesicht war so weiß wie das einer Frau. Leonard hatte sie zum Schlafen mit in sein Zimmer genommen und sie kletterte zum Schluss auf seinen Fuß. Genug davon jetzt. Stirb nicht. Es hat mir für Leonard zu ihr gestorben ist. Ich bin im Moor herumgelaufen, auf einem Hünengrab sitzen. Wer ist der Satz, an den ich mich dauernd erinnere, beziehungsweise den ich vergessen habe? Sieh deine Vergangenheit in allen schönen Dingen. Ich finde die Kriegseher seltsam, du nicht? Vormittags bis 12 bin ich ein kompletter Feigling. Fürchte mich vor Luftangriffen, Bomben, Gas und so weiter. Dann nach 12 Uhr werde ich ungeheuer tapfer und britisch. Und ich bleibe tapfer bis zum nächsten Morgen, wenn die ganze Mühle von vorn losgeht. Mit dem entsetzlichen Kreislauf von Furcht, Schrecken und Halt. Ich glaube, du bist viel tapfer. Oder soll ich sagen, philosophischer? Ich glaube bloß nicht, dass ich philosophisch bin. Eher wie geständlich bin ich nicht im geringsten patriotisch. Und ich bin auch nicht ängstlich auf mein eigenes Leben. Aber es ist ein gelebtes Leben. Und den Tod stelle ich mir sehr aufregend vor, als etwas Aktives. Die einzige Erfahrung, die ich nie beschreiben werde. Ich werde hinabgehen und alle Farben werden von mir weichen. Deine Freundschaft ist ein großes Geschenk in diesem unerträglichen Realitätsverlust. Sie ist etwas Reales. Sagen wenig Menschen, die mir das Gefühl einer realen Verbindung vermitteln. Aber mit Sicherheit tust du das. Vermutlich begegnet man sich im Leid. Heute war ein einziger Kampf gegen die Depression. Durch Küchenputz. Liebste, komm und besuch mich. Ist es in dieser erstarrten Zeit nicht wirklich eine Pflicht, sich so oft wie möglich zu treffen? Dass sogar in den kalten Nachtstunden, wenn alle Skelette klappern, wir uns warm halten können? Unter der Androhung der Invasion ist hier alles so ungewiss, dass ich an eine Nacht mit dir gar nicht zu denken wage. Noch immer halte ich das tapfere britische Lächeln aufrecht, aber ich bin gespannt, wie lange wir es durchhalten werden. Die Armee wollte Sissinghurst gestern als Hauptquartier übernehmen. Große Lastwagen kamen an, Gewehrstellungen am Fluss, evakuiert. Vermutlich Dutzende von Leuten bei jeder Mahlzeit. Lebensmittelrationierung, Benzinrationierung, Fensterverdunklung. Weiß Gott, wie lange hier einquartiert. Nie weiß ich, wer kommt oder geht. Leute schlafen auf den Sofas, im ganzen Haus geht's drunter und drüber. Ich habe eben physisch und psychisch so müde gefühlt. Du hast recht. Ich habe im gepolsterten Käfig gesessen, der nun von diesen Kindern verteidigt werden soll, den meine Enkel lieben. Liebstes Geschöpf. Wie sehr ich dich immerfort sehe, gequält. Ein Schmerz es in dieser Zeit ist, Söhne zu haben. Komm und triff dich mit mir. Ich hatte gerade Blumen in dein Zimmer gestellt, als der Überfall losging. Oh, Vita, ich kann es nicht ertragen. Was kann man noch sagen? Außer, dass ich dich liebe, Liebste. Du hast mir solch ein Glück geschenkt. Oh, Liebe, wie du mich berührt hast. Fast wäre mir heute Morgen eine Träne in mein pochiertes Ei gefallen. Ich liebe dich auch, das weißt du. Ich kann nur sagen, als wir die Butter von dir im Postkasten fanden, schrien wir den ganzen Haushalt zusammen. Das heißt, Louis, um sich das anzusehen, das ist ein ganzes Pfund Butter, sagte ich. Ich sagte es und brach ein Stück davon ab und aß es pur. Dann verteilte ich in meiner Herzensgüte eine Wochenration, etwa in der Größe meines Daumennagels, an Louis, erntete ewige Dankbarkeit. Danach setzte ich mich und aß Brot und Butter. Es wäre einer Entweihung gleichgekommen, Marmelade dazu zu geben. In der Nähe fielen Bomben, Gewehre. Ein Flugzeug wurde über den Sümpfen abgeschossen, Gewehre fluten überall, aber nirgendwo schien ein passend verzierter Untersatz für deine Butter zu sein. Vita, was für ein Füllhorn an Großmut du doch bist. Ich habe dir nie das versprochene Feuerzeug geschickt, aber nun ist es soweit. Das Feuerzeug wird in Amerika als kleines Wunder bezeichnet und es verdient diesen Namen wirklich. Hier musst du aufhören. Man kann Feuer nicht übertreffen. Vergangene Nacht war ein neuer Angriff auf London. Jetzt ist Oxford Street zerstört. John Lewis, Selfridges, Byrne und Hollingworth. Fast die ganze German Street und Teile des britischen Museums. Ich müsste mich aufraffen und nachsehen, was von unserem Haus übrig geblieben ist. Obwohl es auch etwas Befreiendes hat, wenn man etwas verliert, was man besessen hat. Ich würde gern ein Leben in Frieden beginnen. Fast mittellos und frei überall hinzugehen. Liebling, es wäre verrückt, nach London zu gehen. Es ist entsetzlich. Überall sind nur Krater. Ich war gestern dort. Ich habe eben einen furchtbaren Schock erlebt. Virginia hat sich umgebracht. Leonard kam nach Hause und fand eine Nachricht vor, in der sie ihren Selbstmord ankündigte. Sie hat sich ertränkt. Wenn ich bloß hätte da sein können. Dieser wunderbare Verstand, dieser wunderbare Geist. Das war Vita und Virginia. Ein Hörspiel von Aline Atkins nach Briefen und Tagebüchern von Virginia Woolf und Vita Sackville-West. Übersetzung und Bearbeitung Friederike Roth. Es sprachen Monika Bleibtreu, Virginia Woolf, Donata Höffer, Vita Sackville-West. Ton und Technik Klaus Hoeneß und Birgit Schilling. Regieassistenz Marie-Elisabeth Müller. Musikcollagen und Regie Heinz von Kramer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1997.